Ja, vielen Dank für die Einladung. Spannendes Thema, was mir aufgegeben wurde sozusagen. Es ist nicht unbedingt mein Lieblings- und Schwerpunktthema. Mein Lieblings- und Schwerpunktthema sind eher die Commons. Und dazu kommen wir ganz am Schluss. Aber ich habe natürlich auch zu dem Thema des geistigen Eigentums etwas vorbereitet und ich hoffe, es wird auch interessant. Ich beschäftige mich gerne mit Begriffen und deswegen werde ich so ein bisschen auf den Begriffen rumkneten, aber anfangen möchte ich mit einem Quiz. Nämlich mit einer Quizfrage. Aus dem Umfeld welcher Partei stammt folgendes Zitat? Ich lese es vor. Die Frage, was Open Access oder Open Sources der Gesellschaft kostet und dass dahinter auch ein sowohl gesellschaftlicher wie individueller Aufwand steckt, wird dabei nicht selten ignoriert. Viele dieser Projekte überleben nur, weil die materielle Basis, an die sie wie Parasiten an eine Wirtspflanze in der Natur angedockt wurden, bereits vorhanden und anderweitig reproduziert und bezahlt wird. Jetzt dürft ihr mal raten. Dürft ihr mal SPD. Warum? Assoziation. Andere Vorschläge? Grüne. Warum? Auch Assoziation, ja, oder? Ja, also von der Begrifflichkeit ist eher grün als SPD, würde ich sagen. Noch Vorschläge? Traut sich keiner sonst? FDP. Also ich muss zugeben, ich habe spontan noch weiter rechts gedacht. Also will ich jetzt gar nicht ausführen, weil nämlich das Ergebnis wäre doch, fand ich da einigermaßen erschreckend. Oh Gott. Nicht nur wegen der biologischen, sehr problematischen Assoziation, die aus einer sehr dunklen Zeit unserer deutschen Geschichte stammt, fand ich das sehr erstaunlich, das in einem Text zu lesen von Jürgen Leibiger. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern es soll eher darum gehen, um das andere, was da eigentlich ausgesagt ist, nämlich die Frage, was wird da eigentlich gemacht, wenn Menschen Open Access, also bestimmte Dinge, bestimmtes Wissen, was geschaffen wurde, frei zugänglich machen. Oder Open Source, also freie Software produzieren zum Beispiel oder auch freies Wissen produzieren, anderen zugänglich machen, Commons schaffen. Was passiert da eigentlich? Leben Sie auf Kosten der Gesellschaft, wie hier in diesem Zitat ausgesagt ist? Was steckt da eigentlich für einen Begriff von Reichtum dahinter? Wann ist eine Gesellschaft reich? Das wird uns ein Stück begleiten und das hat mit dem Eigentum zu tun. Nicht zufällig heißt der Buchtitel Zukunft Eigentum. Also der Kollege Leibiger setzt sich sehr stark mit dem Eigentum auseinander und macht das in einer Weise, die ich viel zu kurz gegriffen finde. Ich komme darauf noch zu sprechen. Also erst soll es um Eigentumsdefinitionen gehen. Da habe ich geguckt, was es so gibt. Natürlich, wo guckt man nach, wenn man irgendwas wissen will? Wikipedia, genau. Auch so ein Wissen, was geschaffen wurde, was alle nutzen können, wo keiner für bezahlt wurde. Dann zum Begriff des geistigen Eigentums oder beziehungsweise zum Begriff des Eigentums. Da hängt es natürlich ganz stark dran. Aber was ist dann das Geistige daran? Und dann möchte ich einen begrifflichen Unterschied machen zwischen Rechtsform und sozialer Form. Ich erkläre das dann. Und dann, um dann dazu zu kommen, was aus meiner Sicht in der ganzen Debatte zu kurz greift. Auch innerhalb der Diskussion der Linkspartei, die nur ein Ausschnitt ist, gibt ja auch andere, die darüber diskutieren. Und dann mein Lieblingsausblick, die Commons. So, los geht's, Wikipedia über Eigentum und Besitz. Jetzt nehme ich noch einen zweiten Begriff dazu, weil ja umgangssprachlich ganz oft beides gleichgesetzt wird. Das, was mein Eigentum ist, ist das, was ich besitze. Das verschwimmt so im Alltagsgebrauch. Aber eigentlich gibt es doch einen relativ klaren Unterschied. Ich lese mal vor. Eigentum bezeichnet das umfassendste Herrschaftsrecht, das die Rechtsordnung an einer Sache zulässt. Merkmale moderner Formen des Eigentums sind die rechtliche Zuordnung von Gegenständen zu einer natürlichen oder juristischen Person, die Anerkennung der beliebigen Verfügungsgewalt des Eigentümers und die Beschränkung des Eigentümerbeliebens durch Gesetze. Und zweiter Teil, vom Eigentum zu unterscheiden, ist der Besitz, der sich auf die tatsächliche Herrschaft über eine Sache bezieht. Bei Miete oder Leihe fallen Eigentum und Besitz regelmäßig auseinander. Ist das schon deutlich geworden? Eigentum ist vor allen Dingen eine abstrakte Rechtskategorie, die dich als Eigentümer in Bezug auf eine Sache festlegt und andere von der Verfügung über die Sache ausschließt. Aber du musst mit dieser Sache gar nichts zu tun haben, praktisch. Besitz hingegen ist sozusagen der praktische Vollzug meiner Verfügung über eine Sache. Und deswegen ist hier das Beispiel mit der Miete, da kann man das schon klar machen. Der Eigentümer oder die Eigentümerin der Wohnung muss niemals in der Wohnung gewesen sein. Der Besitzer oder die Besitzerin ist aber die Mieterin oder Mieter, weil die bewohnt diese Wohnung dann tatsächlich. Hat also den physischen, praktischen Zugriff, Verfügung über diese Wohnung. Das ist der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz. Der ist wichtig in der Debatte, dass man den sich klar macht, weil durch diesen Kurzschluss Eigentum gleich Besitz man sich viele Handlungsmöglichkeiten begibt, die eigentlich darin bestünden, dass man auch bei Eigentum von anderen trotzdem einen Besitz für zum Beispiel ein Kollektiv von Menschen macht, denen nicht das Eigentum gehört. Entweder per Einigung oder früher, da haben wir die Häuser besetzt. Es war ja auch so ein Verhältnis. Es gab dann Eigentümer und die Besitzer waren die Besitzer. Gut, weiter. Ja, das bürgerliche Gesetzbuch sagt nämlich genau das Gleiche. Da steht es drin. Dann muss es also stimmen. Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, so muss eine Einschränkung, Schrankenbestimmung sozusagen. Der Eigentümer einer Sache kann mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Eigentum formuliert ein Exklusionsrecht. Ich kann beliebig über eine Sache verfügen und andere ausschließen. Und der Besitz einer Sache wird durch die Erlangung der tatsächlichen Gewalt über die Sache erworben. Also als Eigentümer muss ich gar nicht tatsächlich über die Sache Gewalt ausüben, sondern ich kann zum Beispiel staatliche Organe herbeirufen, die mir als Eigentümer meinen Anspruch auf exklusive Verfügung und Ausschluss der anderen durchsetzen helfen. Jetzt geistiges Eigentum. Als geistiges Eigentum oder Intellectual Property eines Menschen wird all jenes Wissen und Kulturgut bezeichnet, das dieser sich durch geistige Anstrengungen wie Lernen, Forschen, Nachdenken, Lesen oder auch Diskutieren zu eigen gemacht hat. Der Begriff wird außerdem als Jargon, Umgangssprache sozusagen, für Urheberrechte und gewerbliche Schutzrechte verwendet. Geistiges Eigentum bezeichnet die Formen von Eigentum, denen keine materiellen Güter direkt zugeordnet sind. Grundsätzlich unterscheiden die Rechtsordnungen zwischen Urheberrechten und gewerblichen Schutz. Nochmal zurück Eigentum. Eigentum war ja nicht die tatsächliche praktische Verfügung, das war Besitz, sondern es war diese rechtliche Form, die abstrakte Definition. Ich bin der Eigentümer, kann die anderen ausschließen. Hier ist das genauso gefasst, nur in Bezug auf, in dem Fall, nichtstoffliche Güter, also wo es keine direkt materiellen Güter gibt. Direkt. Interessanterweise kennt das bürgerliche Gesetzbuch jetzt den Begriff des geistigen Eigentums nicht. Der kommt da nicht drin vor, jedenfalls nicht in diesem bürgerlichen Gesetzbuch. Ich habe jetzt nicht die ganzen Hunderten oder Tausende von Gesetzen mir angeguckt, ob er sonst vielleicht irgendwo vorkommt. Ich glaube, er kommt noch nicht mal im Urheberrecht vor. Sondern da heißt es Produkte von Schöpfung, geistigen Schöpfungen oder so ähnlich. So sieht das dann aus. Geistiges Eigentum ist dieser ganze Bereich. Das ist also ein Metabegriff. Anders als Eigentum ist er nicht fest definiert, sondern er besteht aus lauter Anwendungsfällen, wofür es dann einzelne Gesetze gibt. Urheberrecht ist hier jetzt ein Beispiel. Urheberrecht selber zerfällt wieder in zwei Teile. Urheberpersönlichkeitsrecht, das war der Teil, und Verwertungsrecht, der Teil hier. Weil da, Verwertungsrecht ist ein Teil des gewerblichen Rechtsschutzes. Was kann ich damit machen? Gewerblich, finanziell, wirtschaftlich und so weiter. Und so weiter und so fort. Ich will gar nicht auf die einzelnen Dinge eingehen. Diese schöne Grafik aus Wikipedia soll nur zeigen, es ist ein komplexes Konglomerat von vielen einzelnen Rechtsformen, die sich aber alle auf nichtstoffliche Güter beziehen. Patent zum Beispiel ist bezieht sich auf die Idee, eine bestimmte Erfindung zu implementieren und so weiter. Jetzt gehe ich los mit dem Begriff des Eigentums, wir haben aber schon ganz viel geklärt. Eigentum ist nicht negative Abgrenzung. Die Sache, die einer Person gehört. Das war ja so diese Umgangssprache, da würde man jetzt eher sagen, das ist der Besitz. Eigentum ist auch nicht die Herrschaft einer Person über eine Sache. Das ist zu wenig. Sondern Eigentum ist, wie wir gelesen haben im bürgerlichen Gesetzbuch, der Ausschluss der Verfügung Dritter über eine Sache. Also es ist eine Beziehung zwischen Menschen in Bezug auf eine Sache. Mit anderen Worten, Eigentum ist ein soziales Verhältnis in Bezug auf Sachen. Dieses Aufnahmegerät ist mein Eigentum. Ich kann euch qua Recht davon ausschließen, indem ich sage, keiner packt mir das Teil an. Ich besitze es sogar, indem ich es jetzt benutze. Und das ist das Entscheidende. Eigentum ist nicht etwas, was an der Sache klebt, sondern ist immer eine Beziehung zwischen Menschen, weil wir gehen in dem Fall eine Beziehung ein. Ich schließe euch aus in Bezug auf das Aufnahmegerät oder irgendwas anderes. Dieses soziale Verhältnis, das ist das Zentrale, was aber sehr leicht verschwindet, weil wir im Alltag natürlich anders damit umgehen. Ich packe das in meine Tasche ein, damit es mir niemand wegnimmt, damit es in meinem Besitz bleibt, also tatsächlich in meiner Verfügung. Marx hat gesagt, hat das auch schon erkannt sozusagen und hat gesagt, Eigentum sind also die Verhältnisse der Individuen zueinander in Beziehung auf das Material, Instrument und Produkt der Arbeit. Marx hat sich immer sehr stark für die Produktion interessiert, also für die Arbeit. Und da spielt es ja auch eine große Rolle, wenn da jetzt gearbeitet und produziert wird. Was passiert denn da mit dem Produkt, was dann da rauskommt? Wem gehört das dann? Da spielt Eigentum also eine große Rolle. Und da werden dann in der Privatproduktion die Produzenten, die tatsächlichen Produzenten von der Verfügung über dieses Produkt, was sogar in ihrem Besitz ist, weil sie es gerade herstellen, aber trotzdem per Eigentum ausgeschlossen, weil es rechtlich so gefasst ist. Und das ist dann die soziale Beziehung zwischen dem Eigentümer der Produktionsmittel und den Arbeitenden, die diese Produktionsmittel benutzen. Also ein sehr komplexes Geflecht von sozialen Beziehungen in Bezug auf Sachen. Der liberale Eigentumsbegriff sieht das nicht so, sondern der sagt, Eigentum ist ein Sachherrschaftsrecht. Der definiert sozusagen die Beziehung von mir zur Sache. Eigentum ist die willkürliche und souveräne Herrschaft einer natürlichen Person über Sachen. Also die anderen, sie sind gar nicht da, die existieren nicht, sondern nur ich und die Sache existiere und ich herrsche über die Sache. Das ist der liberale Begriff. Da wird also die ganze soziale Konstellation, die ganze Wirkung, die Eigentum eigentlich hat, ausgeblendet. Voraussetzung für diesen Eigentumsbegriff ist das Konzept der Freiheit, nämlich der Vertragsfreiheit, der Freiheit des Willens. Wir müssen uns als willentliche Person gegenübertreten und damit die Freiheit der Eigentumsverfügung. Also mit anderen Worten, das eigentlich soziale Verhältnis wird begrifflich verschleiert, undeutlich gemacht, unsichtbar gemacht und es wird so getan, als ob es nur um die Sachen geht. Wer die Sachen jetzt hat, wer darüber verfügt. Also noch stärker, wenn dann auch noch Eigentum und Besitz so ineinander rutschen. Historisch war es John Locke, der dann auch dem Eigentum noch eine naturrechtliche Grundlage gegeben hat. Der hat nämlich gesagt, Eigentum entsteht, wenn Dinge, Natur, mit Arbeit vermischt werden. Also wenn ich etwas mit bearbeite, dann wird das mein Eigentum. Vorausgesetzt, das war vorher natürlich niemand anderes Eigentum. Dahinter steckt die Vorstellung eines unbesetzten, offenen Landes, was niemandem gehört. Und wenn man sich nochmal die Geschichte, in der auch dieser Begriff eine Rolle spielt, vor Augen hält, dann war es real nie so, dass dort, wo zum Beispiel Europäerinnen und Europäer hingekommen sind, niemand anders da war. Ist ja nicht so, dass in Afrika keine Leute wohnen. Oder in das, was heute in Amerika, also heute USA, da wohnten ja auch eine Menge Leute. Nur kannten die kein Eigentum. Für die Europäer waren das leere Länder. Das war offenes Land. Alles leer, niemand da. Kein Eigentum. Also hast du einen Zaun gebaut und dann war das dein Eigentum. Du hast die Natur mit Arbeit vermischt, dann war es dein Eigentum. Und hast die anderen Menschen, die dort lebten, ausgeschlossen. Eigentumsbegriff. Eigentum ist eine anthropologische Gewissheit, so habe ich es jetzt mal genannt. Also so eine Vorstellung von Eigentum gibt es schon ewig und immer und das kommt bei Menschen immer vor. Auch das ist natürlich klar, weil für heute uns ist das alles selbstverständlich, aber wenn man das, was heute selbstverständlich ist, zur allgemeinen Gesetzmäßigkeit menschlicher Geschichte erklärt, dann begeht man einen Fehler. Dann verallgemeinert man etwas, was heute vielleicht zutrifft, oder vielleicht auch noch nicht ganz zutrifft, aber weitgehend, auf eine Situation, in der das erst entstanden ist. Und das ist natürlich die Grundlage des bürgerlichen Eigentumskonzepts insgesamt. Zweiter wichtiger Punkt für unseren Eigentumsbegriff, den wir in unserer Gesellschaft haben, sind die Eigentumsrechte. Die Idee ist, wenn es exklusive Eigentumsrechte gibt, die dem Eigentümer etwas einbringen, dann bietet das einen unmittelbaren Anreiz zur Erhöhung von Effizienz und Produktivität. Auch das, glaube ich, können viele von euch intuitiv nachvollziehen, weil das nämlich in unserer Gesellschaft gang und gäbe ist. Wenn du was tust und dir fällt dann das Ergebnis zu, dann bist du motiviert, das zu tun. So ist die Ideologie. Langsam kommen wir in Richtung Ideologie. So ist die Vorstellung. Man könnte das aber auch umdrehen und sagen, wenn du es nicht kriegst und nicht zu deinem Eigentum machst, tust du dann nichts? Fragezeichen. Damit sind wir dann bei so komischen Phänomenen wie Wikipedia, wie Open Access, wie freie Software, wo ja ganz offensichtlich Leute etwas produktiv tun, etwas produzieren, in die Welt setzen, ohne dass sie einen monetären Anreiz oder so hätten. Es gibt vielleicht andere Gründe, ganz sicher gibt es andere Gründe, aber nicht in dem Sinne der Property Rights Theorie, dass nur Leute dann etwas tun, wenn sie die exklusiven Eigentumsrechte bekommen. Offensichtlich gibt es da einen Widerspruch mit der Praxis. Aber die Grundannahmen des liberalen Konzepts sind nämlich, das Individuum strebt danach, seinen Nutzen zu maximieren. Kennt ihr vielleicht auch Homo economicus, das Konzept des Homo economicus, der Nutzen maximierende Mensch. Das ist sozusagen ein theoretisches Konstrukt, mit dem bürgerliche Ökonomietheorie arbeitet und auf der dann diese ganzen schönen Gebäude aufgebaut sind. Und zweitens, die nutzenspendenden Güter sind knapp. Alles ist knapp. Und Wirtschaft ist der Umgang mit Knappheit. Auch das ist eine Ideologie, sage ich. Tatsächlich ist es nämlich nicht so. Aber das will ich jetzt nicht vertiefen, sonst komme ich sozusagen in Gebiete, wo wir das Eigentum dann verlassen. Aber wenn jemand dieses Thema Knappheit interessiert, dann merkt euch, das könnt ihr nochmal fragen. Da sind wir jetzt schon rücken in den Bereich der Ideologie. Also Ideologie ist zu behaupten, die Menschen tun nur was, wenn sie ihren Nutzen maximieren. Ideologie ist, wenn behauptet wird, es ginge darum, Knappheit zu beseitigen. Aber die Folgerungen daraus sind, Wirtschaft braucht gesicherte Eigentumsrechte. Mit den Folgen haben wir dann zu kämpfen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, hatten wir zusammen, ich weiß nicht, ob ihr dabei wart, aber doch sehr, sehr, sehr viele Leute weltweit, das SOPA-Abkommen zu Fall gebracht. Das war ein Beispiel für die Vorstellung, wir brauchen gesicherte Eigentumsrechte im Bereich geistigen Eigentums. SOPA war ein Mittel, eines von ganz vielen. Nur war das so sozusagen, da lief das fast dann über, wo Leute gesagt haben, also nee, jetzt ist aber Schluss. Das geht in Richtung Zensur und Vorschreiben und so weiter und so fort im Internet und das lassen wir nicht mehr mit uns machen. Und ganz viele protestiert. Und hier sind wir bei der zweiten Folgerung, nur Wirtschaft schafft Reichtum, das hatte ich schon mal angesprochen. Ist nicht so, weil ganz offensichtlich schaffen auch nicht wirtschaftliche Aktivitäten, also Aktivitäten, die eben nichts mit Knappheit oder so zu tun haben, sondern eher was mit Fülle und Reichtum und so, offensichtlich schaffen auch die Reichtum. Also eine Antwort an den Kollegen Leibiger wäre, vom Zitat am Anfang, hör mal, nicht nur das, was sich monetär ausdrücken lässt, ist Reichtum in einer Gesellschaft, sondern Reichtum ist es, was wir für unser Leben benutzen können, um klüger zu werden, schöner zu werden, mehr zu kommunizieren, uns besser wohlzufühlen und so weiter und so fort. Also es gibt einen Unterschied zwischen so einem abstrakten Reichtum, der sich in Geld ausdrücken kann, und einem konkreten Reichtum, der sich in unserem Leben widerspiegelt. Fast so ein bisschen wie Eigentum und Besitz. Ne? Diese historische Rückprojektion moderner Kategorien, die wir eben schon hatten, nennt man auch Ontologisierungen. Ontologisierungen heißt etwas, was ist, also kommt von Sein. Etwas, was ist, was der Fall ist, zum Sein an sich zu erklären. Das ist immer so. Das gehört zum Sein des Menschen dazu. Ganz viele Begriffe, mit denen wir normal umgehen, werden genutzt, um daraufhin die Geschichte zu befragen, so nach dem Motto, ja, wie effizient war der Neandertaler eigentlich? Oder wie effizient waren die Menschen im Römischen Reich und so weiter? Dort gab es aber solche Kategorien und auch eine Lebenspraxis dieser Art überhaupt nicht. Es gab, wie wir auch gleich ganz kurz sehen werden, die Begriffe, mit denen wir umgehen, wie Eigentum und so weiter, die gab es alle noch nicht. Also Effizienz, Eigentum, Wirtschaft, Arbeit und so weiter sind alles Begriffe, die modern sind. Die gibt es ein paar hundert Jahre, nicht länger. Und die damit verbundenen Konzepte und Lebenspraktiken. Aber es wird so getan, als ob das die natürliche Art und Weise ist, wie Menschen immer schon zusammengelebt haben und immer zusammenleben werden. Das ist Ideologie. Gesellschaftliche Verhältnisse werden nicht als historisch besondere, sondern als natürliche wahrgenommen. Natur des Menschen. Also, Kapitalismus ist natürlich. War schon immer so und es ist sozusagen die beste Inkarnation dessen, was sowieso natürlicherweise Menschen schon immer gemacht haben. So ist die selbstrechtfertigende Ideologie von Kapitalismus. Man darf jetzt nicht sagen, das ist ja total falsch, weil es ist nicht total falsch, sondern es steckt in aller Ideologie immer auch Wahrheit drin. Sonst würde sie nicht funktionieren. Die bloße Lüge funktioniert nicht. Die Halbwahrheit ist das Interessante. Und die auch, das ist auch das Schwere, was dann zu schwer zu dekonstruieren ist. Jetzt zeige ich es mal kurz anhand des Eigentums, wie das mit dieser Rückprojektion gemacht wird, aber nicht funktioniert. Eigentum ist eben nicht gleich Eigentum, sondern in archaischen Gesellschaftsformen gab es überhaupt gar keinen Eigentumsbegriff. Da gab es noch nicht mal, also ist natürlich alles sehr weit zurück und man muss da viel interpretieren, also Wissenschaft für sich, aber da gab es noch nicht mal den Schritt, dass unterschieden wurde von mir zu den zum Beispiel Kleidungsstücken, die ich habe. Für uns ist ganz klar, das Kleidungsstück, das bin nicht ich, sondern das ziehe ich an und morgen ziehe ich was anderes an. In archaischen Gesellschaften war das Kleidungsstück ich. Da gab es doch diese Subjekt-Objekt-Trennung in der Weise, wie wir sie kennen, noch nicht. Oder griechische Antike. Individueller Besitz, es gab sowas wie Besitz. Es gab also eine Zuordnung, dir gehört das. Aber es war klar, dass dieses das gehört dir nicht meinte, den anderen gehört es nicht. Also die anderen waren nicht ausgeschlossen, sondern die Zuordnung war vor allen Dingen da, du bist derjenige, der sich drum kümmert. Das war die Funktion von Besitz. Also dafür zu sorgen, dass Dinge auch allgemein genutzt werden können und erhalten bleiben. Römische Antike ist dann sozusagen der Höhepunkt in der Abstraktifizierungsentwicklung in dieser frühen Zeit, weil nämlich in Rom im Codex Justitianus dann als Höhepunkt, das war dann aber schon 5. Jahrhundert oder sowas, nach unserer Zeitrechnung, 6. Jahrhundert, da wurde tatsächlich auch begrifflich unterschieden zwischen Eigentum und Besitz. Also die Römer konnten das schon denken. Allerdings gab es keinen allgemeinen Eigentumsbegriff, sondern es gab ganz viele Eigentümer. Es gab das für Land und für, weiß ich nicht, Kriegsmittel und für, ich weiß nicht was alles noch. Es gab also sehr, sehr viele Eigentums- und Besitzbegriffe. Es war noch nicht so uniform und abstraktifiziert, wie wir das heute kennen. Im Mittelalter dann gab es sozusagen wieder einen Rückgang in dieser begrifflichen Entwicklung, sondern da gab es vor allen Dingen ein Gewohnheits- und Herrschaftsrecht. Klar, es gab, die mittelalterlichen Gesellschaften waren auch vor allen Dingen durch personelle Herrschaftsverhältnisse strukturiert. Also abhängige Bauern mussten den Zehnten an irgendwelche Fürsten abgeben, die haben dafür den Schutz bereitgestellt für die Bauern, damit die nicht permanent überfallen wurden und so weiter und so fort. In solchen Konstellationen gab es Gewohnheitsrechte. Zum Beispiel, die Bauern dürfen in den Wald gehen und Holz sammeln. Das Bruchholz, natürlich keinen Baum umsägen. Solche Gewohnheitsrechte wurden dann mit dem aufkommenden Kapitalismus zerstört, zerschlagen, abgeschafft, eingezäunt. Dafür gibt es dann den Begriff des Enclosure of the Commons. Enclosure of the Commons war also tatsächlich, einen Zaun zu bauen, damit die Bauern nicht mehr in den Wald gehen, um Holz zu sammeln oder irgendwas anderes, sondern die mussten jetzt getrennt von ihren unmittelbaren Subsistenzmitteln, die sie nicht mehr selber herstellen konnten, die wurden dann auch verjagt und so weiter, war ein sehr gewalttätiger Prozess, waren dann gezwungen, in den neu aufkommenden Fabriken, Manufakturen, am Anfang dann Fabriken, arbeiten zu gehen, Arbeitskraft zu verkaufen. Im Kapitalismus setzte sich dann endgültig der ganz abstrakte Eigentumsbegriff durch. Eigentum bedeutet, andere von der Verfügung über eine Sache auszuschließen. Das ist die Grundlage. Jetzt nochmal ein bisschen bei Marx, weil der hat diesen Prozess des Enclosure of the Commons, der lebte ja nicht viel später, angeguckt. Und immer noch interessant nachzulesen. Der hat nämlich klugerweise schon sehr früh erkannt, dass die Eigentum, dass es eigentlich nicht um das einzelne Eigentum geht, sondern er hat lieber den Begriff der Eigentumsverhältnisse benutzt. Für ihn waren das also von vornherein soziale Beziehungen, die die Menschen zueinander haben. Und zwar in unterschiedlicher Weise. Und das hat er dann, das Gesamte hat er dann Eigentumsverhältnisse genannt. Und diese Eigentumsverhältnisse sind sowohl die Grundlage, wie auch der Ausdruck, der rechtsförmige Ausdruck der Art und Weise, wie produziert wird. Oder der kapitalistischen Produktionsweise. Wichtig ist nämlich dieser Punkt hier. Tausch als Willens- und Rechtsverhältnis von Privateigentümern muss gegeben sein, damit Kapitalismus funktioniert. In zweierlei Weise. Also in vielerlei Dimensionen ist es wichtig, aber ich will auf zwei Aspekte eingehen. Nämlich erstmal in der Zirkulation, also dort, wo tatsächlich der Warentausch passiert. Warentausch geht nur, wenn sich die Tauschenden gegenseitig als Rechtssubjekte anerkennen. Also wenn anerkannt wird, ja, das ist dein Eigentum und ich habe jetzt mein Eigentum und jetzt tauschen wir. Das heißt, es muss vorausgesetzt werden, das sind Willenssubjekte, die üben tatsächlich einen Willen aus. Dann es ist ein Rechtsverhältnis, das muss akzeptiert werden von beiden. Wenn der eine sagt, nö, nehme ich dir weg und so weiter, funktioniert Tausch nicht. Tausch ist aber was Allgemeines. Wenn das allgemein funktioniert als Grundlage von Kapitalismus, dann muss es akzeptiert sein und rechtlich abgesegnet sein und so weiter. Also in der Zirkulation ist es der Warentausch. Ware gegen Geld. Wir tauschen ja nicht mehr direkt die Waren, sondern Ware gegen Geld. Und in der Produktion, das ist das, was Marx viel mehr interessierte, in der Produktion ist es genauso. Weil nämlich dort gibt es zwei, gibt es auch Käufer und Verkäufer sozusagen, die allerdings jetzt asymmetrische Rollen haben, wenn man so will. Es gibt nämlich den Arbeitskraftkäufer, das was man vielleicht auch Kapitalist nennen kann, oder Unternehmerin. Ja, also der Arbeitskraftkäufer, der ist Eigentümer der Produktionsmittel. Ich sage das jetzt mal historisch, auf die aktuellen Situationen können wir dann noch eingehen. Also der Eigentümer der Produktionsmittel. Eigentümer. Der hat jetzt aber gar kein Interesse, die anderen Arbeitenden von diesem Produktionsmittel auszuschließen. Im Gegenteil, der lädt sie ein, diese Produktionsmittel zu benutzen. Und die anderen, das sind die Arbeitskraftverkäufer oder Arbeiterinnen und Arbeiter. Die sind auch Eigentümer, nämlich ihrer Arbeitskraft. Weil sie keine Produktionsmittel haben, sehr häufig. Müssen sie ihre Arbeitskraft verkaufen, weil sie auch keinen Bauernhof mehr haben oder nicht mehr in den Wald gehen können, das Holz zu sammeln. Das war das mit diesem Enclosure. Die tauschen jetzt auch. Die einen verkaufen ihre Arbeitskraft, die anderen kaufen die ein, setzen sie dann ein, dann wird produziert und das produzierte Produkt fällt jetzt dem Eigentümer der Produktionsmittel zu. Der bringt das dann in die Zirkulation und so weiter. Und dann geht der ganze Warenkreislauf weiter, weil natürlich die Arbeitskraftverkäufer dann auf der dem Markt dann wieder als Warentauscher auftreten. Das dann kaufen. Wichtig ist jetzt, Eigentum erzeugt Freiheit. Hat Marx abgefeiert. Warum Freiheit? Weil vorher es diese personellen Abhängigkeitsbeziehungen gab zwischen den abhängigen Bauern und den Fürsten oder wem auch immer. Die waren also durch Herrschaftsverhältnisse personal strukturiert. Damit aber dieses Tauschen hier und Tauschen hier funktioniert, müssen die Menschen frei sein, müssen frei Verträge eingehen können, Arbeitsverträge oder Kaufsverträge, müssen frei ihr Willen äußern können, müssen auch geschützt werden als Rechtssubjekte und so weiter. Das hat Marx abgefeiert und hat gesagt, ja, Kapitalismus ist Fortschritt durch Erhöhung von Freiheit. Aber die Produktionsweise erzeugt Fetischismus. Was ist das? Das ist sozusagen die Kehrseite von der persönlichen Freiheit, also nicht mehr von Personen abhängig zu sein. Bedeutet jetzt, dass ich eingebunden bin in eine Struktur von sachlichen Abhängigkeiten. Das heißt, jetzt kehren sich sachliche Verhältnisse gegen mich. Ich bin jetzt nicht frei darin zu sagen, nö, ich verkaufe meine Arbeitskraft nicht. Denn wenn ich leben will und keine Produktionsmittel habe, dann muss ich meine Arbeitskraft verkaufen, um existieren zu können. Oder umgekehrt, wenn ich Produktionsmittel habe, dann muss ich die auch als Produzent, Unternehmer, Kapitalist einsetzen, sonst mache ich pleite und dann bin ich auf im Eimer. Das hat Marx Fetischismus genannt, weil sich hier die sachlichen und persönlichen Abhängigkeiten sozusagen umdrehen. Soziale Verhältnisse, die durch die Eigentumsverhältnisse entstehen, treten uns aber nicht als soziale Verhältnisse entgegen, sondern als sachlich strukturierte Abhängigkeitsverhältnisse. Also Herrschaft wird jetzt nicht mehr durch Personen direkt ausgeübt, gibt es schon auch noch, gibt ja immer alles, sondern dominant werden sie über die sachlichen Abhängigkeiten ausgeübt. Geistiges Eigentum jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon ahnt, aber geistiges Eigentum unterscheidet sich grundsätzlich nicht vom Sacheigentum. Das wird aber oft gesagt und ich gehe gleich noch drauf ein. Geistiges Eigentum ist genauso ein soziales Verhältnis in Bezug auf eine nichtstoffliche Schöpfung in dem Fall. Auch hier geht es um den Ausschluss Dritter von der Verfügung über das nichtstoffliche Gut. Ist also geistiges Eigentum, wie oft gesagt wird, jetzt doch kein ideologischer Begriff? Ja, doch, ist er schon, aber das Ideologische liegt nicht in dem Geistig sozusagen, sondern es liegt eher in der Naturalisierung des Eigentums. In dem, was ich vorher versucht habe darzustellen, als ob Eigentum eben die natürlichste Sache von der Welt ist und schon immer da war. Darin liegt das Ideologische. Also wer vom Eigentum generell, allgemein nicht reden will, soll vom geistigen Eigentum schweigen. Oder umgedreht. Wer vom geistigen Eigentum reden möchte, muss über das Eigentum reden, weil das ist die Grundlage und nicht die Tatsache, dass es sich um nichtstoffliche Güter handelt, die ich nicht anfassen kann, die ich vielleicht auch leicht kopieren kann. Um das zu verdeutlichen, gucken wir uns kurz die Gütertaxonomie an. Oder Gütersystematik oder wie auch immer man das nennt. Also es ist eine logische Struktur, wie man sich erklären kann, was ein Gut ist. Was ist eigentlich ein Gut? Es hat nämlich verschiedene Dimensionen, die man verstehen muss. Ich will, das hatte ich ja schon angedeutet, auf die beiden, die soziale Form und die Rechtsform, die interessieren mich am meisten. Die anderen will ich nur ganz kurz antatschen. Beschaffenheit. Stofflich, nicht stofflich. Ist klar. Daraus ergeben sich unterschiedliche Umgehensweisen. Zum Beispiel, ist klar, Wikipedia-Artikel kann ich ganz leicht kopieren. Das liegt an der nichtstofflichen Beschaffenheit. Natürlich wissen wir, dass es irgendwo eine stoffliche Grundlage gibt, irgendeine Infrastruktur, Internet oder sowas. Aber Beschaffenheit ist eine wichtige Dimension. Dann die Ressourcen. Wo kommen die her? Sind es natürliche Ressourcen oder sind es quasi Vorprodukte? Die Art der Nutzung. Darauf reiten Ökonomen gerne rum. Sowas wie, kann ich jemanden von der Nutzung ausschließen oder ist die Nutzung konkurrenzförmig? Also sowas wie das schöne Beispiel, was dann immer kommt, ist der Apfel. Wenn ich den Apfel esse, kann ihn ein anderer nicht essen. Das nennt man dann Rivalität im Konsum und so weiter. Das ist für Ökonomen unglaublich wichtig. Ich will aber auf diese beiden Punkte näher eingehen, weil die mit dem Thema Eigentum und sozialer Form, also wie produzieren wir eigentlich unsere Lebensbedingungen, zu tun haben. Rechtsform. Drei Kästchen hängen da dran: Privateigentum, Kollektiveigentum, freies Gut. Ich gehe die jetzt kurz durch. Privateigentum ist also klar exklusive Verfügung. Und zwar jetzt unabhängig von der Beschaffenheit und dem konkreten Besitz. Das ist ja eine abstrakte Definition. Kollektiveigentum, und jetzt kommt vielleicht eine Überraschung. Kollektiveigentum ist auch Privateigentum, nur für kollektive Zwecke. Also, Gemeineigentum, Staatseigentum, Aktiengesellschaften, volkseigene Betriebe und so weiter sind Formen von Kollektiveigentum. Formen von Privateigentum, für kollektive Zwecke in dem Fall. Freies Gut fällt raus, es ist dieses Niemandsland, wo angeblich niemand zuständig ist. Das steht hier für die Diskussion bei den Commons, ist das wichtig, dass man kapiert, dass die Tragödie der Commons, Tragedy of the Commons, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, nicht eine der Commons selber ist, sondern die hat damit zu tun, dass es eben niemanden gibt, der sich kümmert. Bei den Commons ist es aber immer so, dass es Commoner gibt, die sich um die Commons, um die Ressourcen kümmern, sie herstellen, pflegen und so weiter. Aber das ist jetzt hier nicht so der Punkt, sondern das Eigentum. Und jetzt die soziale Form. Wahre Subsistenz Commons, das sind soziale Formen. Auch das ist vielleicht wieder überraschend, weil man ja, wenn man an Ware denkt, denkt man an irgendwas Handfestes oder irgendwas, was ich kaufen kann. Subsistenz und Commons, das ist vielleicht schon unklarer. Aber auch die Ware ist nicht die Sache selber, sondern so ähnlich wie beim Eigentum. Die Ware ist eine bestimmte Weise, eine bestimmte soziale Form, Dinge herzustellen. Und zwar, Waren sind solche Dinge, die für den Verkauf oder für den Tausch hergestellt werden. In getrennter Privatproduktion. Die Produzenten wissen erstmal nichts voneinander, die sprechen sich auch erstmal nicht miteinander ab, dürfen sie sogar nicht, verletzen sie Kartellrechte und sowas. Die produzieren getrennt, bringen es dann zum Markt, müssen es tauschen. Dann ist das eine Ware, nennt man das eine Ware. Die Voraussetzungen sind Knappheit und Exklusion. Die Voraussetzung: wenn etwas nicht mehr knapp ist, kann es keine Ware sein. Wenn alle darauf Zugriff haben, kann es keine Ware mehr sein, sondern es muss knapp sein, auch wenn genug da ist, muss es knapp sein. Deswegen darf man nicht, es ist genug da und es ist nicht mehr knapp, gleichsetzen. Oder umgekehrt, es ist zu wenig da, also ist es knapp. Das sind zwei verschiedene Sachen. Knappheit ist die soziale Form, wie andere Leute ausgeschlossen werden vom Zugriff auf das, was da ist. Subsistenz. Okay, das ist für sich selber oder persönlich bekannte andere hergestellte Güter. Da geht es nicht um Tausch, sondern um Geben und Nehmen und Zirkulieren. Und dann gibt es noch die Commons. Das ist für andere, die ich jetzt aber nicht unbedingt persönlich kennen muss, hergestellte Güter. Auch dort geht es nicht um Tausch, sondern Nutzung nach selbst verabredeten Regeln. Und die Gemeinschaften sind die Träger. Jetzt komme ich schon in Richtung Ende und will jetzt versuchen, das so ein bisschen zusammenzufassen und ein paar Kurzschlüsse aus meiner Sicht aufzeigen. Einen hatten wir schon, nämlich den ersten. Privateigentum, wenn man das hört schon vom Wort privat, dann denkt man immer an Individualeigentum. Es gehört einem, privat, einer, eine. Ist aber nicht so. Privateigentum ist eigentlich nur die Bezeichnung dafür, dass es von den anderen getrennt ist. Das ist der Punkt dabei. Also, Privateigentum ist nicht Individualeigentum, sondern Privateigentum ist Eigentum. Egal, ob von einem oder von vielen. Wichtig ist, dass diese eine oder diese vielen die anderen ausschließen können. Das ist der Punkt dabei. Das ist Eigentum. Das ist die Funktion von Eigentum. Und deswegen ist Gemeineigentum eine Form des Privateigentums. Wenn man also jetzt sagt, ja, nehmen wir mal an, jemand mag Kapitalismus nicht. Soll ja vorkommen. Der sagt jetzt, Privateigentum ist scheiße. Wir brauchen Gemeineigentum. Dann sage ich, okay, aber Gemeineigentum ist doch Privateigentum. Ist im Wesentlichen nichts anderes. Wieso, wenn wir das jetzt gemeinschaftlich Eigentum darüber haben? Tja, was ändert sich dann? Kommen wir gleich noch drauf. So ähnlich mit dem öffentlichen Eigentum. Was ist öffentliches Eigentum? Öffentliches Eigentum ist auch Eigentum, nur in dem Fall in den Händen des Staates. Also wir haben es jemandem gegeben, Staat, Institutionen, und die nutzen es jetzt. zum Beispiel schließen die das öffentlich finanzierte Schwimmbad zu und dann kommt da keiner mehr rein. Dann ist das auch Exklusion. Also Eigentum ist auch bei öffentlichem Eigentum gegeben. Trotzdem ist es nicht das Gleiche, es sind unterschiedliche Formen. Es ist ein Unterschied, ob einer das verwaltet oder viele. Oder der Staat oder Private oder eine Institution oder ein Verein oder so. Ich will es nicht gleichsetzen, aber von der Funktion her ist es nichts anderes als Eigentum. Und dann kommt noch, was auch gerne gesagt wird, ja, wir wollen ja nicht das Eigentum abschaffen, sondern wir wollen es vergesellschaften. Der Begriff kommt auch im Grundgesetz vor, Vergesellschaftung. Ich frage immer gerne zurück, ja, was ist denn Vergesellschaftung, wenn es nicht Verstaatlichung ist? Nee, Verstaatlichung ist es nicht. Na, was ist denn Vergesellschaftung? Ja, nun, wenn, ich habe noch keine so richtige überzeugende Antwort zurückbekommen, habe dann das Grundgesetz gefragt und das weiß es, was es ist, nämlich, es ist die Überführung in Gemeineigentum oder andere Form der Gemeinwirtschaft. Also in die Überführung in Formen des Privateigentums, das kollektiv genutzt werden kann. Gut. Was ist jetzt aber die besondere Qualität darin? Fragezeichen. Ist nicht identisch. Aber was ist die neue Qualität und warum hat das nun wiederum offensichtlich, weil das wird ja als Argument benutzt, nichts mehr mit Kapitalismus und so weiter zu tun? Das habe ich nicht verstanden. Oder der Vorschlag kommt auch manchmal, ja, wenn da jetzt bei diesen Produktionsmittelbesitzern, denen gehören die Produktionsmittel und deswegen entscheiden die auch, was mit den Produkten passiert, denen sollten wir das wegnehmen, wir sollten sie enteignen. Ja, wurde auch gemacht historisch, ist passiert, aber dann, was passiert dann? Dann gibt es dann Gemeineigentum. Nehmen wir mal an, der individuelle Besitzer wurde enteignet und die Arbeiter, die den Betrieb besitzen, weil sie darin arbeiten, die werden jetzt auch Eigentümer. Was machen sie dann? Okay, sie können den Betrieb anders organisieren, aber letztlich müssen sie die Verwertungslogik bedienen. Das heißt, sie müssen Waren produzieren. Nur wenn sie die so produzieren, dass sie auch erfolgreich verkauft werden, können sie als Betrieb und damit die Arbeiter als Eigentümer und als Besitzer des Betriebes überleben. Das ist die Schwierigkeit, wenn man, sage ich jetzt mal, nur auf das Eigentum guckt und versucht, innerhalb des Begriffs von Eigentum zwischen Einzelnen und Vielen und Staat und verschiedene Rechtsformen und so weiter, das innerhalb des Begriffs des Eigentums hin und her zu schieben. Und bei den geistigen Eigentümerinnen ist es ja sogar so, in der Regel so, die besitzen quasi ihre Produktionsmittel. Sprich den Rechner zum Beispiel. Oder die Stifte zum Malen oder die Schere zum Schneiden von Stoffen oder sowas. Die sind ja so billig geworden in der Regel, dass sie die sogar schon besitzen. Also da ist es ja, da ist dieses Thema Enteignung ja irgendwie, wäre ja ganz komisch. Also der Punkt ist, Eigentum ist die rechtliche Definition, ist eine relativ abstrakte Sache. Aber wie wird tatsächlich produziert? Was machen wir damit? Das ist die aus meiner Sicht viel wichtigere Frage. Nämlich, die habe ich hier unten gestellt. Die Eigentumsfrage ist nicht die Frage nach der Rechtsform sondern die Frage nach der Produktionsweise, also wie wir produzieren. Das ist aus meiner Sicht die wichtigere Frage. Da habe ich hier noch dazwischen die Diskussion mit dem Urheberrecht. Ist gerade wieder unheimlich brisant. Da gibt es ja drei Parteien sozusagen, in Anführungsstrichen, nämlich die Urheber, die Verwerter und die Nutzer. Und dann wird immer gesagt, es müsse eine Balance geben. Balance. Ich habe immer gefragt, Balance, wie geht das? Was soll das sein? Erstmal ganz offensichtlich gibt es gegensätzliche Interessen von Urhebern, Verwertern und Nutzern. Und wie soll jetzt eine Balance aussehen, außer als Resultat eines Konflikts, wo dann die einen sich auf Kosten der anderen durchsetzen. Auf Kosten der anderen. Weil es natürlich legitim ist, wenn die Urheber sagen, nun, wir leben in dieser Gesellschaft, wo ich nun mal Geld verdienen muss und ich will dafür auch Geld sehen. Die Nutzer aber sagen, wieso? Ist doch völlig unaufwendig, das zu kopieren. Wieso schließt du mich jetzt da von der Nutzung aus? Weil nur, wenn der Ausschluss von der Nutzung, Knappheit, Voraussetzung für die Ware, erfolgt, kann die Ware verkauft werden. Das kann man sich einfach nehmen. Also es geht da um Interessengegensätze, die man aber nicht per Balance auflösen kann. Balance hört sich aber gut an, deswegen wird der Begriff benutzt. So, also mein Punkt, wir müssen die Eigentumsfrage nicht als Frage der Rechtsform, sondern als Frage der Produktionsweise, der Art und Weise, wie wir produzieren, stellen. Und jetzt kommen die Commons ins Spiel. Und das habe ich jetzt auf einer Folie viel zu knapp zusammengedampft, weil ich nämlich jetzt zum Ende kommen möchte, aber nur einen kleinen Ausblick geben möchte, in welche Richtung man dieses Thema Eigentum denken kann. Wir haben Ware und Commons. Beides sind soziale Formen, Dinge, Verhältnisse, soziale Beziehungen zu produzieren, herzustellen. Die Ware ist also, habe ich vorhin schon gesagt, nicht die Sache selber, sondern es ist die soziale Form, in der die Sache in die Welt kommt. In der kapitalistischen Warenproduktion, durch diese Getrenntheit der Produzenten, die danach gezwungen sind zu tauschen, damit es in die Gesellschaft verbreitet wird. Und bei den Commons ist es die Commons-basierte Peer-Produktion. Das ist auch eine soziale Form, wie produziert wird. Commons-basierte Peer-Produktion. Peer-Produktion, neuer Begriff, müsste ich ausführlich erklären, hat aber mit dem Begriff Peer, der kommt von gleichrangig, gleich ebenbürtige Personen, die miteinander etwas herstellen. Hat mit freier Software und freier Hardware und so weiter zu tun. Aus diesem Bereich kommt das, will ich jetzt aber nicht weiter darauf eingehen. Ich will ein paar Merkmale der Commons-basierten Peer-Produktion nennen, um deutlich zu machen, wo die Unterschiede zu den, ich sag mal, eigentumsbasierten Produktion liegt. Beitragen statt tauschen. Weil nicht getrennt produziert wird, sondern erst überlegt wird und dann wird produziert, ist das Prinzip eben nicht Tausch, sondern Beitragen. Ich liefere meinen Beitrag in irgendeiner Form ab, um das Produkt, das Projekt zum Erfolg zu bringen. Damit sind die sozialen Beziehungen zwischen den Menschen schon mal ganz andere. Die treten sich nicht als gegensätzliche gegenüber, wie beim Tausch. Da will ja jeder vom anderen immer mehr haben, sozusagen. Sondern als Kooperationspartner, die eigentlich sich gegenseitig befördern wollen. Besitz statt Eigentum. Und in den heutigen Bedingungen existieren sehr viele Commons-Projekte unter den Bedingungen von Privateigentum. Aber in einer Weise, dass nicht die anderen ausgeschlossen werden, sondern indem sie eingeladen werden, dieses als gemeinsamen Besitz in Commons-Form zu nutzen. Wie drückt sich sowas zum Beispiel rechtlich aus? Indem das Urheberrecht, was ein Exklusionsrecht ist, die anderen sollen ausgeschlossen werden, genutzt wird, um den Sinn, Ausschluss der anderen, umzudrehen und zu sagen, ihr seid alle eingeladen mitzumachen. Und so etwas zu definieren, was man dann freie Lizenzen nennt oder Copyleft-Lizenzen. Freie Lizenzen sind also eine rechtliche Definition, die die anderen einladen, die Produkte zu nutzen, mitzuproduzieren und Copyleft, darüber ist dann noch ein rechtlicher Trick, der dafür sorgt, dass die Produkte, die da hergestellt werden, auch in Commons bleiben sozusagen und nicht privat angeeignet werden. Dann Selbstentfaltung statt Selbstverwertung. Es geht also nicht darum, wie kann ich meine Arbeitskraft möglichst gut verkaufen, mich selber verwerten, sondern es geht darum, was will ich eigentlich machen? Worum geht es mir, was ist mein Ding, was interessiert mich, was sind meine Wünsche und so weiter. Selbstentfaltung. Selbstorganisation statt Fremdbestimmung, also dieses mit dem Fetischismus, ja, Fremdbestimmung. Ich werde gezwungen, in Strukturen reinzugehen, die ich mir nicht ausgesucht habe, wo ich aber daran teilnehmen muss, damit ich meinen Lebensunterhalt sichern kann. Sondern wir organisieren unsere Strukturen selber. Wir können selber über die Regeln entscheiden. Und jetzt meine These sozusagen, diese Peer-Produktion, commons-basierte Peer-Produktion, die hat die Potenz der Verallgemeinerung. Also heute existiert sie nur in Nischen. Sowas wie freie Software ist eine Nische, muss man realistisch sagen. Oder Wikipedia ist eine ziemlich große Nische und hat auch schon ziemlich viele Player quasi auskooperiert. Aber trotzdem, im gesamtgesellschaftlichen Sinne sind natürlich die meisten Produkte immer noch Waren, sind die soziale Form, haben die soziale Form der Ware. Aber das ist verallgemeinerbar, wäre meine These. Indem man nämlich jetzt die Commons miteinander in Beziehung bringt, Commons von Commons von Commons bildet, also die ganze Gesellschaft anders strukturiert. Elinor Ostrom, die den Nobelpreis für die Commons-Forschung bekommen hat, die hat den Begriff der Polycentric Governance, ich habe das jetzt mal mit polyzentrische Selbstorganisation übersetzt, also es gibt nicht eine Zentrale, die dann entscheidet, sondern es gibt sozusagen viele Zentren, die dann für die Vernetzung und Organisation und Koordination sorgen. Und dann gibt es auch etwas, was sich Stigmergie nennt, was man so als Ersatz für den Markt sich vorstellen kann. Das ist etwas, ja, muss ich kurz erklären, Stigmergie kommt von, darin steckt das Wort Stigmata, also Zeichen. Das ist, so, das ist übersetzt, heißt das so viel wie den Zeichen folgen. Leute hinterlassen irgendwo Zeichen, andere sehen diese Zeichen und nutzen diese Zeichen, um etwas zu tun, um einen Beitrag zu leisten. Beispiel, dann versteht man es immer am besten. In Wikipedia gibt es die roten Links. Rote Links sind Links, die auf noch nicht existierende Artikel verweisen. Das ist ein Zeichen, quasi eine Einladung an jeden von uns, da drauf zu klicken und den Artikel zu schreiben. Und dann gibt es in Wikipedia Seiten, die jetzt diese roten Links zählen sozusagen. Also wie oft wurde dieser Begriff gewünscht, weil er wurde ja verlinkt. Gibt es dann eine Seite, wo man angucken kann, quasi die top nachgefragten Begriffe, wo man dann auch nochmal einen zusätzlichen Hinweis kriegt, also sozusagen die Community, die Welt-Community der Wikipedia-Nutzerinnen oder Autorinnen in dem Fall, gibt das Zeichen, dieser Begriff wäre echt unheimlich cool, wenn es dazu einen Artikel gäbe, weil der ist top gerankt, wird so oft nachgefragt. Das ist Stigmagie. Also das Prinzip ist nicht, dass mir andere sagen, was ich zu tun habe, sondern gesellschaftliche Arbeitsteilung stellt sich dadurch her, dass ich freiwillig etwas mache, wo ich sehe, dass das gebraucht wird. Und ich werde natürlich nur das tun, ist ja freiwillig, was ich auch tun möchte, wo ich auch denke, da habe ich Spaß dran, da kann ich mich entfalten, da bin ich auch gut drin, da habe ich Kenntnisse und so weiter und so fort. Also nur ganz kurz angerissen, weil eigentlich haben wir ja über Eigentum heute, geistiges Eigentum gesprochen, und das Thema der Commons wäre ein ganz eigener großer Vortrag. Und den will ich jetzt aber hier nicht ausbauen, aber wenn ihr dazu noch mehr Fragen habt, können wir die natürlich gerne besprechen. Aber ich habe noch eine Reihe von Vorträgen von mir oder von Texten, wo ihr nochmal genauer nachgucken könnt. Einen möchte ich noch herausheben, nämlich den hier von 2011, Commons als Grundlage einer neuen Produktionsweise, wo das, was ich heute nicht mehr so ausführlich erzählt habe, wo ich das ein bisschen ausführlicher dargestellt habe, wie kann denn das überhaupt gehen, wenn wir nicht mehr getrennt voneinander produzieren, sondern gemeinschaftlich in Commons-Form, wo wir heute ja nur die zarten Anfänge sehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.